Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Every time we think we're going to stop to record devotional because it just takes a lot of time and energy and preparing. Jedes Mal, wenn wir denken, dass wir aufhören, Andachten aufzunehmen, weil es viel Zeit, Energie und Vorbereitung braucht. We remind ourselves of how many lives have been changed and we keep going. Erinnern wir uns, wie viele Leben verändert wurden und dann machen wir weiter. So we're going to start a new series. So, wir starten eine neue Serie. Sanctify the Lord God in your heart. Heilige den Herrn Gott in deinem Herzen. That's an interesting thought, isn't it? Das ist ein interessanter Gedanke, nicht wahr? Look what the Bible says in 1 Peter chapter 3 verse 15. Schau, was die Bibel sagt in 1. Petrus 3 Vers 15. Here Peter is telling the people, but sanctify the Lord God in your hearts. Petrus sagt den Menschen, haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. This is a mind-boggling verse. Dies ist ein verwirrender Vers. Because if you think about sanctifying, wenn du über Heiligung nachdenkst, the Bible talks in the Old Testament a lot about the people have to sanctify themselves. Erzählt die Bibel im Alten Testament viel darüber, dass die Menschen sich selber heiligen müssen. In the New Testament we've been sanctified in Christ through his work of the cross. Im Neuen Testament sind wir durch Jesus geheiligt, durch sein Werk am Kreuz. But now the Bible is telling us to sanctify the Lord. Aber jetzt sagt uns die Bibel, dass wir den Herrn heiligen müssen. How can we sanctify God? I thought God is sanctified. Wie können wir Gott heiligen? Ich dachte, Gott ist geheiligt. Many years ago, this scripture grabbed my attention. Vor vielen Jahren ergriff diese Schriftstelle meine Aufmerksamkeit. So I'm going to do a series about what it means to sanctify the Lord God in our heart. So mache ich eine Serie darüber, was es bedeutet, den Herrn in unseren Herzen zu heiligen. First of all, als erstes, we have to define what it means to sanctify. Müssen wir definieren, was heiligen bedeutet. The verb to sanctify comes from the noun holy, to be holy. Das Verb heiligen kommt vom Substantiv heilig, heilig sein. Is that a noun? That's not a noun, is it? Ist das ein Substantiv? It's an adjective. Sorry. Es ist ein Adjektiv. Tut mir leid, Leute. So, what does it mean to be holy or to sanctify? So, was bedeutet es, heilig zu sein oder zu heiligen? The meaning is to set apart for a specific purpose. Die Bedeutung ist, für einen bestimmten Zweck auszusondern. And I'm going to give you an example that will help you. Ich gebe dir ein Beispiel, das dir helfen wird. I've been to India. Ich war in Indien. And in India, it was very interesting for me. Und in Indien war es für mich sehr interessant. That there is no toilet paper. Dort gibt es kein Toilettenpapier. You know, I remember when I got there with Debbie, Debbie thought that was very, very gross. Weißt du, ich erinnere mich, als ich dort mit Debbie war, sie dachte, dass dies sehr, sehr eklig ist. It's like, ew, no toilet paper in the toilet. So wie, da gibt es kein Toilettenpapier in der Toilette. There is a bucket with water and then you splash water up your butt and you clean yourself. Da gibt es einen Eimer mit Wasser und du spritzt Wasser auf deinen Hintern und wäschst dich. But you know, I talked to a friend about this. Weißt du, ich sprach mit einem Freund darüber. And he said, you have the wrong perspective. Und er sagte, du hast die falsche Sichtweise. The way we do it is not disgusting. The way you do it is disgusting. Die Art und Weise, wie wir es tun, ist nicht ekelhaft, sondern die Art und Weise, wie du es machst, ist eklig. You take paper and smear your poop all around the butt until finally you be able to get rid of it. Du nimmst Papier und schmierst deine ganze Scheiße auf deinen ganzen Hintern, um sie so loszuwerden. He said, we just wash ourselves. Er sagt, wir waschen uns einfach. All a matter of perspective. Es ist eine Frage der Perspektive. But look what happens in India. Schau, was in Indien passiert. In India they have special buckets that are sanctified. In Indien gibt es spezielle Eimer, die geheiligt sind. That you use for no other purpose but put the water in to wash your butt. Die du nur dafür nutzt. Du füllst ihn mit Wasser und wäschst damit deinen Hintern. And then you have other buckets. Und dann hast du andere Eimer, that you don't use for anything else but for water that you use for cooking. Die du für nichts anderes benutzt als für Wasser, das du zum Kochen benutzt. This is actually the exact meaning of being sanctified. Das ist tatsächlich die korrekte Bedeutung von geheiligt werden. You separate something for a very specific purpose. Du sonderst etwas für einen ganz bestimmten Zweck aus. If anybody would use the bucket that they put aside to get drinking water or cooking water, wenn irgendjemand den Eimer, der für das Kochen oder Wasser trinken bestimmt ist, benutzen würde, and you would use that to take the water for the toilet, um darin das Wasser für die Toilette zu nehmen, that would be a terrible thing. Wäre das eine schreckliche Sache. Because that bucket has been sanctified for a specific purpose. Weil dieser Eimer für einen bestimmten Zweck ausgesondert wurde. So this helps us to understand how we can actually sanctify God in our heart. So, dieses hilft uns zu verstehen, wie wir tatsächlich Gott in unserem Herzen heiligen können. And we will talk more about it. Wir werden mehr darüber sprechen. I had a dream many, many years ago when I lived in America and was part of Morningstar Ministry. Vor vielen Jahren hatte ich einen Traum, als ich in Amerika lebte und Teil von Morningstar Ministries war. That dream bothered me for many, many years. Dieser Traum beschäftigte mich während vielen, vielen Jahren. It was a very clear and very strong prophetic dream. Es war ein klarer und starker prophetischer Traum. In the dream, Jesus said to me with one of the greatest sadnesses in his eyes that I've ever seen. Im Traum sagte Jesus zu mir mit einer der größten Traurigkeiten in seinen Augen, die ich je gesehen hatte. He said, Reinhard, only about 10% of all of my children are truly my disciples. Er sagte, Reinhard, nur etwa 10% von all meinen Kindern sind meine wahren Jünger. And he was so sad. Und er war so traurig. I felt literally in the dream, I felt pain. Ich meine, buchstäblich fühlte ich im Traum Schmerz. So, when I woke up from the dream, als ich vom Traum aufwachte, I was really kind of messed up. War ich wirklich aufgewühlt. So the first question that I asked the Lord after I woke up. Die erste Frage, die ich Gott stellte, als ich aufwachte, war, Lord, Herr, am I part of the 10% or part of the 90%? Please tell me. Bin ich Teil von den 10% oder von den 90%? Bitte, sage es mir. First thing I want you to know, it's upset me. Das war das Erste, was ich wissen wollte. Es wühlte mich so auf. The thought that I made Jesus sad by just being a child of God and not a disciple of God was very horrific for me. Der Gedanke, dass ich Jesus traurig mache, weil ich ein Kind Gottes bin und kein Jünger Gottes, war für mich so schrecklich. The Lord didn't answer my question. Der Herr hat meine Frage nicht beantwortet. I guess I have to figure it out myself. Ich denke, dass ich dies selber herausfinden muss. But the second question I asked the Lord. Die zweite Frage, die ich Gott stellte. I said, Lord, will you please be kind enough to give me the permission? Herr, würdest du so nett sein, mir die Erlaubnis zu geben? That I can change this number. Dass ich diese Anzahl ändern kann. That before you come back. Dass bevor du wiederkommst. There will be way more than 10% of all of your children who are true disciples. Es mehr als 10% von deinen Kindern gibt, die wahre Jünger sind. Because the heart of Jesus was very sad about. Weil das Herz von Jesus war darüber sehr traurig. As we learn to sanctify the Lord in our hearts, wenn wir lernen, den Herrn in unseren Herzen zu heiligen, we will bring great joy to the heart of the Lord. Werden wir große Freude zum Herzen des Herrn bringen. Tomorrow we continue to talk. Morgen reden wir weiter darüber.